ganz allein. Ein kleines Mädel im Abendschein. Und kommt nun der Flieger, bringt mich von hier fort, bringt mich in meinen lieben, teuren Heimatort. Fliege mit mir in die Heimat, fliege mit mir übers Meer. Ja, ja, ja, fliege mit mir in den Himmel. Ich lade dich ein. Ja, ja, ja, fliege mit mir in den Himmel hinein. Mein Mädel, ich lade dich ein. Hörst du die Motoren? Hörst du ihren Klang? Hörst du in den Ohren den Heimatgesang? Komm mit mir zur Donau, komm mit mir zum Rhein, komm mit mir in die liebe, teure Heimat mein. Ja, ja, ja, fliege mit mir in den Himmel hinein. Mein Mädel, ich lade dich ein. Ja, ja, ja, fliege mit mir in den Himmel hinein. Mein Mädel, ich lade ist Anita König in Langenselbold. Unsere Teamleiterin Gretel Küchner feiert heute ihren 88. Geburtstag. Wir, die Frauen der Seniorensportgruppe Langenselbold, möchten dir mit dem Musikwunsch Morgen von Ivo Rovic alles Gute zu deinem Ehrentag wünschen. Bleib weiterhin so fit und gesund, damit wir uns noch lange auf der Matte von dir quälen lassen können. Deine Frauen der Seniorensportgruppe. Morgen, morgen. Morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Gestern, gestern liegt schon so weit zurück. War es auch eine schöne, schöne Zeit. Morgen, morgen, morgen, morgen sind wir wieder dabei. Gestern, gestern, gestern, gestern ist uns heut einerlei. War es auch eine schöne, schöne Zeit? Sind wir heut auch arm und klein sind wir heut, auch ohne Sonnenschein sind wir heut auch noch allein. Aber morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Morgen, morgen kommt die schöne Zeit zu uns zurück. Morgen, morgen, morgen wird das alles vergehen. Morgen, morgen, morgen, morgen wird das Leben endlich wieder schön. Jetzt bewegen wir uns hier in HR4 Wünsch dir was mal über die hessische Landesgrenze hinaus. In der Nähe von Heidelberg liegt St. Leon Roth. Angelika Dietl hört uns dort und sie hört gleich ihren Lieblingssong Juliet von Robin Gibb. HR4, Musik, die glücklich macht. Hallo, ich bin Haufer aus Dresden. Ich wünsche mir gerne den neuen Titel von Marie Reim. Ich grüße das HRV-Team, alle HRV-Hero und besonders meine Mutti in Freiberg, Sachsen. Und bleibt alle schön gesund. Dankeschön. Du dachtest dir zu unserem ersten Date, komm ich alleine. Doch meine Freundin hatte heute nichts vor und steht jetzt hier an meiner Seite. Oh. Es trifft dich hart, ich seh's dir an, denn damit hast du nicht gerechnet. Mega süß, du machst auf cool, doch das gelingt dir. Hier wünscht ihr was in Kassel. Und zwar von Herbert und Erika Becker aus Wolfenhausen bei Weilburg. Und sie haben uns geschrieben, bitte spielen Sie für Gabi das Lied Geh nicht vorbei von Christian Anders. Machen wir gerne. Als ich dich fand, ging eine Sonne auf und der Himmel war so nah und deine Augen versprachen mir so viel, was ich noch niemals Hallo, liebes HR4-Team, hier ist die Bärbel aus Schärfede. Ich wünsche mir für meinen lieben Mann zu seinem 65. Geburtstag und zum 40. Hochzeitstag Nelly Sander mit "Den Himmel kann ich dir nicht schenken". Was ich kann, will ich dir auch geben. ganzes Leben lang. Doch es gibt etwas, das ich dir nicht schenken kann. Den Himmel kann ich dir nicht schenken, aber alle Liebe auf der Welt. Den Himmel kann ich dir nicht schenken, doch nur unser Glück auf Erden zählt. Den Himmel kann ich dir nicht schenken, aber meine ganze Zärtlichkeit. Was wirklich zählt, ist wahre Liebe, dann scheint der Himmel nicht mehr weit. Was ich denn für dich fühle, dann sag ich dir, grenzenlose Liebe. Ich geh mit dir durch jede Sternennacht, doch schenken kann ich nur, was dich auf Erden glücklich macht. Den Himmel kann ich dir nicht schenken, ist eine Minute vor halb zwei. Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum. Ja, perfekt. Uns liegen keine Meldungen vor. Allen unterwegs, kommen Sie bitte gut an. HR4 wünscht dir was. Mit Anke Oldewage und einem Musikwunsch für einen wohl netten Chef. Sonst hätte uns Peter Müller wohl auch nicht gemailt. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Abwasserzentrum Lönberg wünschen sich zum 60. Geburtstag vom Leiter der Arbeitsgemeinschaft Werner Humm das Lied Der hellste Stern von DJ Ötzi. Werner, alles Gute für die Zukunft, bleib gesund und mach weiter so. HR4, Musik, die glücklich macht. zum Geburtstag, zum Jubiläum oder einfach nur so. Es gibt viele Gründe, sich hier bei hr4 einen Musikwunsch erfüllen zu lassen. Ist auch gar nicht so schwer. Sie müssen einfach nur zum Telefon greifen und kostenlos die 0800 4x7 224 wählen. Und wenn Sie jetzt gleich aktiv werden, dann sind Sie mit Ihrem Wunsch vielleicht schon morgen mit dabei hier in der Sendung. Bis 14 Uhr nimmt nämlich der charmante hr4 Wünsch dir was Anrufbeantworter Ihre Wünsche für morgen entgegen. Ansonsten immer für immer 0800 4x7 224. Und aus dem schönen Taunus haben wir schon einen Anruf für heute bekommen. Schönen guten Tag. Mein Name ist Heinz Schipp. Ich rufe aus Hasselbach in Taunus an. Und ich will mir den einmalig schönen Titel Tittern wahr. Notre amour nous appartient, nul ne saurait nous le reprendre. Tu t'en vas. L'éloignement aide parfois à mieux s'aimer, mieux se comprendre. Tu t'en vas comme un soleil qui disparaît, comme un été, comme un dimanche. J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide, de l'absence. Tu t'en vas et les oiseaux ne chantent plus, le monde n'est qu'indifférence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi, j'ai peur que vienne. De ta confiance, tu t'en vas. Chaque matin qui vient, tu sais, pour tant d'amants, tout recommence. Tu t'en vas, je reste là, seul et perdu, comme aux pires heures de l'enfance. J'ai peur de l'hiver. Der 70. Geburtstag von Horst steht an und seine Familie möchte ihn feiern. Das entnehme ich jetzt mal der Postkarte, die hier bei uns angekommen ist. Hallo Horst, aus dem schönen Kellerwald steht drauf. Zum 70. Geburtstag kommen heute mal liebe Grüße über deinen Lieblingssender HR4 zu dir. Bleib gesund und heiter, dann geht's für dich so weiter. Herzliche Glückwünsche von deiner Familie. Und einen Musikwunsch, den habe ich natürlich auch noch hier für Sie. Und zwar, keiner weiß heute, was morgen geschieht. Herzlichen Glückwunsch. Verkehrszentrum, Vorsicht bitte auf der B417 Wiesbaden Richtung Dietz. Zwischen dem Abzweig nach Orlen und dem Abzweig nach Ehrenbach liegt ein Eimer auf der Fahrbahn. Fahren Sie bitte ganz besonders vorsichtig. HR4 wünscht dir was, hören Sie, und das hier ist der nächste Wunsch. Guten Tag, hier ist der Dieter Gottbrecht aus Frankfurt-Bonnheim und ich wünsche mir für meine liebe Uschi von Peter Maffay das Lied »So bist du«. Mm-hmm.

Mit diesem Lied wünsche ich meinem Vater Stefan alles Gute zum Geburtstag. Papa, bleib wie du bist. Mit dir kann man immer Spaß haben und du bist auch zur Stelle, wenn man dich braucht. Einen besseren Papa als dich hätte ich mir gar nicht wünschen können. Und das ist Ihr Wunschsong. Musik, die glücklich macht. HR4. Große Gefühle, Emotionen schwanken zwischen allen Polen, Himmel hochjauchzend, zu Tode betrübt. Stundenlange Telefonate, nichts finden auf einer Speisekarte, Hals über Kopf, sich wieder mal verliebt. Männer können das auch, genauso gut wie du. Ja, Männer können das auch, nur stehen wir nicht gern dazu. Wir spielen gern den Helden und geben den richtig harten Mann. Und den wirft doch nichts und niemand. Reden wollen ohne Ende, stets perfekt, gepflegte Hände, top gestylt, in Modefragen unschlagbar. Bewusst die kalte Schulter zeigen, unter Liebe, Kummer leiden, abgetürmt. Jedem Liebespaar. Männer können das auch, genauso gut wie du. Ja, Männer können das auch, nur stehen wir nicht gern dazu. Wir spielen gern den Helden und geben den richtig harten Mann. Und den wirft doch nicht und niemand aus der Bahn. Wir schaffen's immer wieder, Mauern aufzubauen und lassen uns nur manches Mal in unsere Seele schauen. Männer können das auch, Männer können das auch, genauso gut wie du. Wir spielen gern den Helden und geben den richtig harten Mann. Und den wirft doch nichts und niemand aus der Bahn. Schönen guten Tag. Hier ist Ernst Dohmann aus Kelsterbach und ich wünsche mir von Dalai Lavi das Lied Jerusalem und möchte damit alle meine Bekannten und Freunde ganz herzlich grüßen, genauso wie das Lied von HR4. Einen schönen Tag noch wünschen und auf Wiederhören. Stadt lacht das Sonnenlicht, doch bei den Menschen find ich oft das Lachen nicht. Denn es gibt andere Dinge, von denen man spricht in Jerusalem. Und du fällst mir in diese anderen Welt, in der mich jeden nur für eine Fremde hält. Doch ich hab mein Herz lang schon eingestellt auf Jerusalem. Viele Menschen sind da, die verstehen sich. Viele fühlen gerade wie du und ich. Sie denken auch an Liebe wie ich an dich in Jerusalem. Zwischen Steinen erblüht ein Mandelbaum, wie aus grauen Zeiten ein Zukunftstraum. Doch von der Hoffnung. lacht der Sonnenschein und die Mauern sind weiß und ich bin allein. Doch ich möchte ein Freund unter Freunden sein in Jerusalem. La da di da da da da di di di, la da di da da da da da di di di, la di da da da da di di di, la da di di. In diese Welt, in der mich jeder nur für eine Fremde hält. Doch ich hab mein Herz lang schon eingestellt auf Jerusalem. Über der Stadt lacht das Sonnenlicht, doch bei den Menschen find ich oft das Lachen nicht. Denn es gibt andere Dinge, von denen man spricht in Jerusalem. Letzten Musikwunsch habe ich noch für Sie, bestellt von Nicole Mattia aus Hanau-Mittelbuchen für Robert. Mit dem Lied von Barry White, Let the Music Play, möchten wir unserem Robert alles Liebe und Gute zum Geburtstag wünschen. Es grüßen Hilde und Helmut, Niki, Laura, Luca und Alex. Danke, dass du immer für uns da bist und bleib weiter fröhlich und gesund. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Oh. Tender love we used to share seems like it's no longer there. I've got to hide what's killing me inside. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah, right here, where I'm gonna stay. Oh.

Die Polizei hat schon wieder einen volltrunkenen Lkw-Fahrer gestoppt. Er hatte beim Atemalkoholtest mehr als 3,3 Promille. Der Mann war gestern Abend auf der A5 in Höhe Butzbach anderen Verkehrsteilnehmern durch seine Fahrweise aufgefallen. Die Autobahnpolizei zog ihn dann bei Obermörlen aus dem Verkehr. Erst gestern Morgen war auf der A7 bei Malsfeld ein volltrunkener Lastwagenfahrer angehalten worden. Bei ihm wurden 4,7 Promille gemessen. Das waren die Nachrichten. Unser Wetter in Hessen. Lediglich der Sahara-Staub trübt so ein bisschen den Sonnenschein heute Nachmittag. Wolken sind kaum unterwegs. Bei weiter ungewöhnlich hohen Temperaturen zwischen 15 und 21 Grad. Herborn erwartet 17, in Ludwigsau werden es 19 und in Großumstadt 20 Grad. Ähnlich das Ganze morgen. Da können im Laufe des Vormittags von Westen her aber schon mal erste lockere Wölkchen aufziehen, die dann einen vorsichtigen Wetterwechsel einläuten. Ab Freitag wird es nämlich vor allem wieder kühler. 8 bis 14 Grad am Freitag. Dabei bleibt es im Süden noch am längsten freundlich, sonst ist es eher stark bewölkt, regnet und nieselt mitunter, wird aber am Nachmittag von Norden her dann auch wieder freundlicher. Und am Samstag, ja, wenn sich der Nebel aufgelöst hat, erwartet uns wieder viel Sonne. Im Norden ist es auch mal wolkig, noch mehr Sonne dann am Sonntag bei maximal 12 Grad. Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum. Ja, damit kann man doch wunderbar arbeiten. Uns liegen nämlich keine Meldungen vor und ich wünsche allen unterwegs gute Fahrt. Das ist der Nachmittag mit Anke Oldewage. Ich grüße Sie. Wir lassen es heute hier in HR4 mal so richtig, nein, nicht krachen. Wir lassen es klappern. Und wer hier wo und warum klappert, das hören Sie gleich hier in HR4, so gegen Viertel nach. HR4, einfach gut drauf. Wir haben uns auf Teufel komm raus geliebt. Dann kam er und wir wussten nicht mehr weiter. Du machtest dich nicht gut als gestandener Schwab. Ich hab versagt als finstere Reiter. Statt Pech und Schwefel plötzlich nur noch Blitzer und Gerall. Wir haben so viel Glück auf dem Gewissen. Ich brauche jeden Morgen deinen Nachtgeruch und keine falschen Wimpern auf dem Kissen. Entführen sich höchstens, die enden wie Diplomaten. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Ich möchte gar nichts anderes als probieren. Wir sind wie alle anderen, denn wir möchten heim. Es ist fast nie zu spät, das zu kapieren. We'll be right back. Für die Autofahrer, Vorsicht bitte auf der A7 Fulda-Kassel. Zwischen Bad Hersfeld-West und Homberg-Efze liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Don't cry, this is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Hier in HR4. Es wird geklappert bei uns in Hessen. Ob nun in der Wetterau oder bei Büttelborn. Die Störche sind zurück. Genauestens beobachtet von Bernd Petri, Storchexperte vom NABU Hessen. Hallo, Herr Petri. Hallo. Herr Petri, die Störche beziehen ihre Nistplätze. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, da waren einige gar nicht weg. Oder? Ja, das stimmt. Also gerade in Südhessen, im Raum Wiesbaden, vor allen Dingen aber im Raum Büttelborn, Groß-Gerau, Biebesheim, gab es sehr viele Störche im Winter. Die standen dann sogar im Schnee und im Frost. Das waren teilweise 250 Störche auf einem Fleck. Allerdings sind das eben Störche, die auch aus Nordhessen kommen oder eben von Thüringen und noch weiter im Norden, wo es kalt ist. Und die finden das den hessischen Süden schon als Mittelmeerraum und da bleiben sie dann halt. Aber andere waren tatsächlich auch weiter weg. Unsere Hessenstörche fliegen noch überwiegend nach Spanien zum Überwintern. Aktuell ist zum Beispiel der Storch Libi, der im Ebsdorfer Grund brütet, dort sein Nest hat. Der ist sogar noch auf Höhe von Barcelona aktuell, das wissen wir. Mhm. Er war sozusagen im Dezember, Januar war er in Madrid, hat sich dort gut gehen lassen. Er hat sich schon ein Stückchen nach Norden auf den Weg gemacht und das Nest dort erwartet ihn dann irgendwann im März. Was sind denn eigentlich so ganz beliebte Übernachtungsplätze von Störchen? Naja, Übernachtungsplätze sind eben so gewählt vom Storch, dass sie sicher sind, also der Fuchs nicht kommen kann. Das heißt, in Hessen überwiegend auch Dächer, die Spitzen von Kirchen, aber auch Straßenlaternen. Man wundert sich dann, manche erschrecken, bleiben stehen, machen Fotos. Das ist einfach genial. Die Schlafplätze der Störche sind sehr vielfältig. Nun sind die Brutpaare, die hier zu uns nach Hessen gekommen, auch immer mehr geworden in den letzten Jahren. Hessen ist wieder ein richtiges Storchenland. Überall in Hessen wird jetzt im März und im April geklappert. Im letzten Jahr hatten wir 832 hessische Storchenpaare. Ganz, ganz toll. 1600 junge Störche sind ausgeflogen. Und die Storchenhochburgen sind halt im Landkreis Groß-Gerau, in der Wetterau, in den Kinzigauen, aber auch im Amöneburger Becken an der Rathenhäuser Lache. Aber es sind natürlich immer mehr Störche dann bei uns in Hessen unterwegs. Geht das eigentlich alles immer friedlich ab, wenn so Störche aufeinandertreffen? Das geht beileibe nicht friedlich ab. Das ist ja auch der Grund des Klapperns. Das Klappern bindet einmal das Paar zusammen, aber zum anderen heißt es, bleibt bloß weg von meinem Nest, sonst gibt's Ärger. Und das führt dann dazu, und das kann man jetzt beobachten, dass die